leuchtet und aus dem Besucherbereich kann ich die Flugzeuge sinken sehen. Sie sind ein Sinnbild unserer Zeit. Ich gedenke gegangenen Menschen, ich zerdenke die kommenden Jahre und halte den Kopf in den Händen, während ich auf die Flughafenklotür starre. Ich wollte immer fliegen, doch jetzt muss es auch bald kommen. Sitz ich da und ich scheiße mich leer. All die verpassten Chancen liegen schwer im Magen. Der Flughafen ruft meinen Namen. Nein, danke, ich steige nicht ein. Und ich verstecke mich hinter selbstironischen Scherzen. Manchmal erfüllt mich die Dankbarkeit, doch ich weiß nicht, wohin ich sie richten soll. Eigentlich säß ich jetzt in einem Flugzeugsitz, ein Hoch auf den technischen Fortschritt, mit den Handflächen leicht verschwitzt.